Kundgabe 4942. Empfangen am 24. und 27.07.1950. Du bist Petrus, der Fels, auf dir will. Ich habe wohl auf Erden eine Kirche gegründet, aber keine Organisation gewollt. Dies sagte ich allen, die mein Wort, du bist Petrus der Fels, auf dir will ich meine Kirche bauen, in der Weise auslegen, dass demnach ich selbst der Gründer weltlicher Organisationen sei, die sich die wahre Kirche Christi nennen. Wie alle meine Worte, so waren auch diese geistig zu verstehen, zwar ganz leicht verständlich, wenn der tiefe Glaube meines Jüngers Petrus als Fels verstanden wird, der allen denen eigen sein muss, die meiner wahren Kirche angehören. Meine Kirche ist ein rein geistiges Werk. Es ist eine Gemeinde darunter zu verstehen, die im Glauben felsenfest ist, wie Petrus. Niemals aber der Zusammenschluss von Menschen in einer rein weltlichen Organisation, die darum weltlich genannt werden muss, weil alles nach außen erkenntlich sein muss, was die Zugehörigkeit zu jener Organisation beweiset, weil ferner Gesetze erlassen wurden, die den Menschen unfrei machen im Denken und Handeln, was meinem Willen gänzlich widerspricht. Was ich von den Menschen fordere, die meiner Kirche angehören, ist, im freien Willen mich anstreben, wozu der Glaube an mich nötig ist, und auch die Liebe. Beides aber kann nicht erzwungen oder durch Vorschriften erreicht werden. Die Liebe zu mir erwacht nicht pflichtgemäß, sondern nur durch den Glauben an meine Vollkommenheit. Und dieser Glaube kann wohl gelehrt, aber nicht gefordert werden. Zum Glauben muss der Mensch sich selbst durchringen, nachdem ihm Kenntnis gegeben wurde von mir, von seinem Schöpfer und Vater von Ewigkeit. Erst dieser selbst errungene Glaube macht den Menschen zum Glied meiner Kirche. Also kann nicht eine Organisation meine Kirche sein, die in Menge Mitglieder zählen kann, denen aber der lebendige, selbst errungene Glauben fehlt. Denn wenngleich sowohl der Glaube wie auch die Liebe darin gepredigt wird, sind es doch erst die Zuhörer, die selbst den Willen tätig werden lassen müssen, um sich das Recht zu erwerben, meiner von mir gegründeten Kirche zugehörig zu sein. Und darum betone ich immer wieder, dass diese Kirche nicht von Menschen gestaltet werden konnte durch Gründen einer Organisation, die wie jede weltliche Organisation Leiter in verschiedenen Rangstufen aufweiset, denen ich ein solches Amt niemals übertragen habe, die mehr herrschende als dienende Funktionen haben und die selbst oft nicht Mitglieder der von mir gegründeten Kirche sind, weil sie nur blind glauben, was auch ihnen gelehrt wurde, und sich selbst noch nicht den überzeugten Glauben durch Nachdenken sowie den lebendigen Glauben durch Liebeswirken angeeignet haben. Diese also glauben von sich, meine Vertreter zu sein auf Erden. Und doch können sie nicht das der Wahrheit entsprechende Wissen den Menschen übermitteln, weil sie es selbst nicht besitzen. Sie fühlen sich als Nachfolger Petri, sind es aber nicht. Denn ihr Glaube weiset nicht die Stärke eines Felsens auf, so wie er auf die Probe gestellt wird. Meine von mir gegründete Kirche wird sich bewähren. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Doch so an den Mauern jener Kirche gerüttelt wird, was mein Wille vorgesehen hat, wird sie nicht standhalten, und nur blindgläubige Fanatiker werden festbleiben, aber nicht aus Überzeugung, sondern aus Fanatismus, was aber nicht von mir aus als Treue gewertet wird. Denn ich fordere von den Menschen ein Nachdenken über alles, was ihnen begegnet, und ich will, dass sie sehend werden und nicht blind bleiben aus eigenem Verschulden. Ich fordere auch ein Nachdenken über meine Worte. Du bist Petrus der Fels, auf dir will ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ich fordere ein Nachdenken darüber, wie diese meine Worte zu verstehen sind. Ich will, dass sie wahrheitsgemäß ausgelegt werden und dass ihr Menschen auch erkennet, wann menschliche Auslegung nicht dem geistigen Sinn entspricht, den ich in meine Worte gelegt habe. Und ihr könnet es erkennen, so ihr nur im Willen nach der reinen Wahrheit nachdenket, so ihr belehret werdet von denen, die sich meine Vertreter auf Erden nennen. Meine rechten Vertreter sind wohl in der Wahrheit unterrichtet und können so nach auch ihren Mitmenschen eine rechte Erklärung abgeben über mein Wort und seinen tiefen geistigen Sinn. Meine Vertreter aber gehören auch der von mir gegründeten Kirche an, wenngleich sie keiner irdischen Organisation angehören. Meine rechten Vertreter werden auch in meinem Namen allen geistigen Organisationen das Ende ihres Bestehens ankündigen, weil alles, was von der rechten Wahrheit sich entfernt hat, vergehen wird, selbst wenn bei den Menschen die Überzeugung vertreten ist, dass jene Kirche unüberwindlich ist. Unüberwindlich wird nur die Kirche sein, die ich selbst auf Erden gegründet habe, die eine geistige Gemeinschaft derer ist, die einen Glauben haben wie Petrus und durch diesen Glauben sich gestalten zu meinem Ebenbild, die auch lebendig glauben können, weil sie in der Wahrheit unterrichtet sind, die meinen Geist in sich wirken lassen, der stets ein Zeichen der Zugehörigkeit zu der von mir gegründeten Kirche ist und bleiben wird. Amen.